Deutschlandfunk. Das Feature. Die Ermittlung 11 Gesänge von Peter Weiß. Die Ermittlung. Vor wenigen Tagen, am 19. Oktober, hat es, wie ich meine, ein nationales Ereignis gegeben. Die Ermittlung. In 16 Theatern der beiden deutschen Staaten. Auschwitz auf dem Theater. Herr Weiß macht die Sache sehr einfach. Er enthält uns den Urteilsspruch vor und sagt im Grunde, das kann gar nicht gesühnt werden. Das kann es auch nicht. Nicht gut, wenn es nicht gesühnt werden kann, dann ist auch keine Frage des Rechts. Dann kommt das heraus, was Herr Weiß will. Herr Weiß will daraus zementieren, eine Anklage gegen die Gesellschaft, die nie gesühnt werden kann. Nicht gut, das kann er sagen. Dann soll er nicht tun, als wäre es hier ein Prozess. Die Ermittlung. Streit über ein Theaterstück. Ein Feature von Marianne Weil. Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main. Beginn am 20. Dezember 1963. Urteil am 19. August 1965. Vor Gericht standen Normalbürger. Ich glaube, der Stark ist ja Lehrer gewesen. Ja, und der Capesius hat einen Schönheitssalon gehabt. Ja, und Mulke hat ein großes Geschäft. Sie waren doch alle jedenfalls in angesehene Mitbürger. Die Strafen. 6-mal lebenslang. 10 Haftstrafen zwischen 14 und 3,5 Jahren. 4 Freisprüche. Sie waren angesehene Mitbürger und man muss natürlich immer wieder sagen, man hat ihnen ja auch nichts angesehen. Berliner Tagesspiegel. Das Urteil im Auschwitz-Prozess ist ein symbolischer Schlussstrich unter eine blutige und versunkene Epoche. Das war kein Schlussstrich, das war ein Auftakt, in dem sowohl in den Familien als auch in den Schulen, in Forschungseinrichtungen und den Universitäten die Auseinandersetzung mit dem Holocaust und der Shoah in Deutschland überhaupt erst richtig beginnt. Micha Brumlik, emeritierter Professor für Pädagogik, 2000 bis 2005 Direktor des Fritz-Bauer-Instituts für Holocaustforschung. Ich hatte allerdings immer den Eindruck, dass es erst in den 70er, 80er Jahren die US-amerikanische Fernsehserie Holocaust gewesen ist, die das, was mit dem Frankfurter Auschwitz-Prozess begonnen hat, erst wirklich in beinahe alle deutsche Wohnzimmer getragen hat. Guten Abend, meine Damen und Herren, meine Hörerinnen und Hörer, liebe Freunde des Treffpunkt Berlin. Uraufführung der Ermittlung, 19. Oktober 1965. Keine normale Premiere. Stoff und Material seines Stücks entnahm Peter Weiß dem Frankfurter Auschwitz-Prozess, der kürzlich zu Ende gegangen ist. Dieses szenische Oratorium erlebt heute auf vielen Bühnen der DDR und Westdeutschlands, zum Beispiel Rostock, Gera, Weimar, Erfurt, Köln, Essen, München und Stuttgart, sowie in West-Berlin seine Premiere. In der Volkskammer der DDR gab es eine Lesung durch Schriftsteller, Schauspieler, Minister, Bildhauer, Maler, Journalisten. Eine Uraufführung in beiden deutschen Staaten, 4 Jahre nach dem Mauerbau. Das passt nicht in eine Zeit, in der Ost und West keinerlei offizielle Kontakte pflegten. Kalter Krieg. Herr Weiß schreibt Deutsch, denkt Deutsch, spricht natürlich perfekt Deutsch, ohne jeden Akzent. Er ist Deutscher, seine Eltern sind 1934 nach Schweden emigriert. Er ist schwedischer Staatsbürger. Herr Zeuge, Sie waren Vorstand des Bahnhofs, in dem die Transporte einliefen. Gesang von der Rampe, Szene 1. Die Ostberliner Aufführung ist als einzige komplett dokumentiert. Wie weit war der Bahnhof vom Lager entfernt? 2 Kilometer vom alten Kasernenlager und etwa 5 Kilometer vom Hauptlager. Hatten Sie in den Lagern zu tun? Nein, ich hatte nur dafür zu sorgen, dass die Betriebsstrecken in Ordnung waren und dass die Züge fahrplanmäßig ein- und ausliefen. War Ihnen der Zweck der Transporte bekannt? Ich war nicht in die Materie eingeweiht. Wir erfuhren nur, dass es sich um Umsiedlertransporte handelte, die unter dem Schutz des Reichs standen. Über die vom Lager regelmäßig zurückkehrenden Leerzüge haben Sie sich keine Gedanken gemacht? Die beförderten Menschen waren dort angesiedelt worden. Herr Zeuge, erfuhren Sie nichts über die Verhältnisse im Lager? Es wurde ja so viel dummes Zeug geredet, man wusste doch nie, woran man war. Hörten Sie nichts über die Vernichtung von Menschen? Wie sollte man sowas schon glauben? Herr Zeuge, Sie waren für die Güterabfertigung verantwortlich. Ich hatte nichts anderes zu tun, als die Züge dem Rangierpersonal zu übergeben. Was sahen Sie vom Lager? Nichts. Ich war froh, dass ich wieder wegkam. Sahen Sie die Schornsteine am Ende der Rampe und den Rauch und den Feuerschein? Ja, ich sah den Rauch. Was dachten Sie sich dabei? Ich dachte mir, das sind die Bäckereien. Ich hatte gehört, da würde Tag und Nacht Brot gebacken. Das war ja ein großes Lager. Guten Abend, meine Damen und Herren, meine Hörerinnen und Hörer. Ich darf sehr herzlich an dieser Stelle begrüßen. Liebe Freunde des Treffpunkt Berlin. Diskussionen. Auf dem Podium, im Radio, im Fernsehen. Im Osten und im Westen. Wir sitzen hier am Tisch. Rüdiger Altmann, er ist politischer Publizist. Herr Weiß macht die Sache sehr einfach. Klaus Bölling. Das ging unter die Haut. Zu meiner Rechten hat Herr Klaus Gysi Platz genommen. Diese Vorstellung ist unmöglich. Leiter des Aufbauverlages. Herrn Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer, Frankfurt. Klaus Höpke. Und Sie, Peter Weiß. Und schließlich Günter Rühle, er ist Theaterkritiker und hat schon früh in die Diskussion um die Ermittlung eingegriffen. Dokumentiert dieses Stück das, was es dokumentieren will, in angemessener Weise? Und was will es dokumentieren? Herr Bauer, bitte. Das Thema unserer Diskussion ist Auschwitz auf dem Theater. Im Süddeutschen Rundfunk. Fritz Bauer, Initiator des Auschwitz-Prozesses. In Wahrheit steht nicht Auschwitz zur Diskussion, sondern der Frankfurter Auschwitz-Prozess. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Es werden viele Bücher über den Auschwitz-Prozess erscheinen. Ich glaube, es gibt keines, das so konzentriert und so wertvoll wiedergibt, was eigentlich Thema unseres Prozesses gewesen ist. Jeder Jurist, das kann ich sagen, wäre glücklich, einen so ausgezeichneten Urkundsbeamten zu haben wie Herrn Peter Weiß. Aber der Auschwitz-Prozess ist weniger als Auschwitz. Das Stück leidet daran, dass es den Prozess übernommen hat. Und die Grenzen des Strafprozesses sind auch die Grenzen der Ermittlung. Also ich glaube, dass Fritz Bauer meint, dass in der Ermittlung zu sehr die Gräueltaten und die Grausamkeiten, die Exzesstaten im Mittelpunkt stehen. Weil Peter Weiß sich sozusagen an das hält, was in Frankfurt verhandelt wurde. Marcel Atze, Leiter der Handschriftenabteilung an der Wien-Bibliothek, Mitarbeiter des Fritz-Bauer-Instituts 2002 bis 2004. Warum wurden die Exzesstaten in Frankfurt verhandelt? Man war gezwungen, seitens der Ankläger tatsächlich den Tätern, den Angeklagten, einen konkreten Straftatbestand Mord oder Beihilfe zum Mord nachzuweisen. Das heißt also, man hat so lange gebohrt und natürlich auch die Überlebenden und die Zeugen so lange gequält, bis wirklich dem Stark nachgewiesen werden konnte, dass er in einem Fall an der Schwarzen Wand an Erschießungen teilgenommen hat, dass Boger dasselbe getan hat. Und so ging das bei allen, ja, bei Kaduk, bei Bednarek, bei Baretzky und so weiter. Bogers Stiefel habe ich einmal putzen müssen. Gesang von der Schaukel, Szene 1. Was war da? Da war draußen ein Lastwagen vorgefahren mit einer Fracht von Kindern. Ich sah es durch das Fenster der Schreibstube. Ein kleiner Junge sprang herunter, er hielt einen Apfel in der Hand. Da kam Boger aus der Tür, das Kind stand da mit dem Apfel. Boger ist zu dem Kind gegangen und hat es bei den Füßen gepackt und mit dem Kopf an die Baracke geschmettert. Dann hat er den Apfel aufgehoben und mich geholt und gesagt, wischen Sie das da ab an der Wand. Und als ich später bei einem Verhör dabei war, sah ich, wie er den Apfel aß. Frau Zeugin, in den Voruntersuchungen ist von diesem Fall nie die Rede gewesen. Ich konnte nicht darüber sprechen. Warum nicht? Es hat persönliche Gründe. Können Sie uns die Gründe nennen? Nein! Ich finde, indem man den Prozess zur Grundlage eines Stücks macht, verfehlt man bereits das Lager Auschwitz. Im Deutschlandfunk. Helmut Karasek, Literaturkritiker. Weil nicht die Mordlust und nicht die niedrigen Beweggründe und nicht die Heimtücke und die Grausamkeit, sondern vor allem die Bürokratie, die Kälte, die ohne Heimtücke und ohne Grausamkeit und ohne niedrige Beweggründe ohne Gründe überhaupt eine Maschinerie in Gang hielt, durch einen Prozess nicht zu greifen ist. Ich glaube, dass wir noch zu nah an den Dingen sind. Klaus Bölling, Publizist. Und dass man dieses ungeheure Thema eigentlich nur exemplifizieren kann an dem Schicksal eines Menschen. Deshalb würde ich in Beziehung setzen, in Vergleich setzen zu dem Stück von Weiß, Max Frisch, Stück Andorra. Dort wird an einem Einzelschicksal dargestellt, das ungeheure Grauen, die Verrohung, die fürchterlichen Konsequenzen des Rassismus. Und das ging unter die Haut auch solchen Leuten, die, und darüber sollten wir uns nicht belügen, davon gibt es noch viele, die in einer natürlichen Abwehr zu dem Thema Auschwitz stehen. Und deshalb würde ich meinen, dass die Lektüre der Prozessberichterstattung, dass das die Leute viel mehr erschüttert hat als das Stück von Weiß, wo auf der Bühne Menschen agieren, Schauspieler, die morgen im Sommernachtstraum und übermorgen in einem Anui auftreten und die das Grauen, das uns allen trotz vieler Erklärungen immer noch nicht ganz fassbar geworden ist, nun Schauspielern. Herr Bölling, Sie haben auf Andorra angespielt. Günther Rühle, Theaterkritiker. Das ist natürlich vom Stoff her ein richtiges Gegenbeispiel. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Wirkung des Stückes Andorra dadurch viel leichter beiseite gerückt werden kann, weil es ja ein fiktives Spiel ist. Es wird eine These durchgespielt an einem fingierten Schicksal. Ich glaube, dass der Peter Weiß von dem Stoff, der im Auschwitz-Prozess zur Sprache kam, wirklich ergriffen und erschüttert gewesen ist. Und ich glaube nicht, dass die Frage richtig ist, konnte Peter Weiß Auschwitz überhaupt abbilden? Das war sicher nie sein Ziel, sonst hätte er sich nie auf den Prozess Stoff eingelassen. Es ist ja einer der Hauptvorwürfe gegen das Stück, dass das System nicht analysiert sei, dass Auschwitz in seinen geistigen Vorbedingungen nicht in dem Stück erkennbar sei. Das ist richtig, aber es ist die Frage, konnte Weiß das überhaupt und wollte er es? Ich glaube, er wollte es oder konnte es auch nicht, weil diese Dinge dramatisch gar nicht mehr fassbar sind. Ja, was fassbar ist, ist das persönliche Schicksal, ist der Weg von der Rampe bis zum Ende. Und diese Wucht des Faktischen reicht für mich hin, um sie darzustellen. Es müsste eine Arbeitsteilung geben, lieber Peter Weiß. Eine Arbeitsteilung zwischen dem Auschwitz-Richter und dem Auschwitz-Dichter. Der Auschwitz-Richter züchtigt. Der Auschwitz-Dichter sollte erziehen. Ich glaube, das heißt einfach das Stück überfordern. Das will es nicht. Das Stück will zeigen, was ist. Siegfried Unselt, Verleger von Peter Weiß, Leiter des Surkamp Verlags im SDR. Und hier möchte ich also Herrn Bauer doch sehr widersprechen. Ich finde es nicht richtig, dass hier der Schriftsteller in eine direkte Rolle des mit dem gehobenen Zeigefinger herumlaufenden Erziehers gedrängt werden soll. In Berlin gab es zwei Inszenierungen. Die eine in der Volkskammer. Luisenstraße 58 war die Adresse und die andere war an der Freien Volksbühne in Berlin-West. Wie hat man das jetzt gemacht? Denn man wollte ja nicht, dass die parallel stattfinden und man wollte auch Peter Weiß die Möglichkeit geben, letztlich an beiden teilzunehmen. Das hat auch so stattgefunden, sodass also an der Volkskammer wohl um 17 Uhr schon begonnen wurde, bilde ich mir ein, dass es gewesen wäre. Und dann ist er mit der gesamten Entourage, zu der ja auch Siegfried Unselt gezählt hat, der saß ja auch in der Volkskammer, husch über die Grenze. Und dann haben sie sich das Ganze nochmal in der Fassung von Erwin Piscator in West-Berlin angeschaut. Gesang vom Lager, Szene 2. Volkskammer und Freie Volksbühne. Herr Zeuge, wie war das möglich, dass Sie selbst überlebten? Überleben konnte nur der, dem es während der ersten Wochen gelang, irgendeinen Innendienst zu bekommen, sei es durch eine Spezialistentätigkeit oder durch die Ernennung zu einer Hilfsfunktion. Was für eine Vorzugstellung hatten Sie? Ich war Häftlingsarzt. Was waren die häufigsten Krankheiten? Außer allgemeiner Schwäche, Körperschäden durch Misshandlungen und Tuberkulose, Paratyphus, Bauchtyphus. Und die eigentliche Lagerkrankheit, eine therapieresistenten Durchfall, Die Furunkulose blühte im Lager. Die Wachleute schlugen oft die Geschwüre mit den Stöcken auf, sodass das Fleisch sich von den Knochen löste. Da war Noma, eine Krankheit, die nur bei sehr entkräftenden Menschen auftritt. Die Löcher in den Wangen frisst, durch die man die Zähne sehen konnte. Oder Pemphigus, eine äußerst seltene Krankheit, in deren Verlauf sich die Haut in Blasen ablöst und in wenigen Tagen mit dem Tode endet. Herr Apitz, wie kommt das Anliegen der Überlebenden in diesem Stück von Peter Weiß zum Ausdruck? Sicher nicht darin, dass durch die Lesung der Ermittlung von Peter Weiß im Zuhörer Schauer über die dargestellten Grausamkeiten im Lager Auschwitz erzeugt werden sollen. Bruno Apitz, als Kommunist im KZ Buchenwald, Autor von Nackt unter Wölfen im DDR-Fernsehen. Es ist das Anliegen, dass durch das Stück und durch die Lesung die Menschen aufgerüttelt werden sollen und erkennen sollen, dass der Kampf gegen den Faschismus, der heute noch in Westdeutschland lebendig ist oder wieder lebendig geworden ist, zur Aufgabe des Tages geworden ist. In diesem Stück, die Ermittlung, sieht man deutlich die geheime Komplizenschaft zwischen dem Gericht und den Angeklagten. Das wirft doch ein Schlaglicht auf die politische Situation in Westdeutschland überhaupt. Hätte der Prozess in einem anderen, in einem sozialistischen Land, zum Beispiel bei uns in der DDR, stattgefunden, dann hätte er einen ganz anderen Verlauf genommen. Wie kommt es eigentlich zu diesem 19. Oktober? Ja. Die Ermittlung war ja viele Monate vor der Ringuhraufführung ganz intensiv diskutiertes Stück, noch ohne, dass man auch nur eine Zeile daraus kannte. Nicht? Und dann kam sehr früh Erwin Piscator auf den Zukampfverlag zu und hat gesagt, ja, die Freie Volksbühne hätte ihr 75. Jubiläum am 19. Oktober und da hätte er gern dieses Stück aufgeführt. Und da war man dann letztlich doch dagegen. Also, dass man jetzt die Ermittlung ausschließlich Erwin Piscator überlässt, um das Jubiläum eines Theaters zu begehen, das schien doch dem Stück nicht angemessen. Brief des Suhrkamp-Verlags an alle deutschsprachigen Theater. Wir haben uns entschlossen, die Ermittlung zu einer allgemeinen Uraufführung am 19. Oktober dieses Jahres freizugeben. Jedes deutschsprachige Theater kann das Stück an diesem Tag uraufführen. Finanzielle Interessen sind mit diesem Plan nicht verbunden. Sowohl Peter Weiß wie auch der Suhrkamp Verlag haben beschlossen, die anfallenden Tantiemen nach Abzug der Unkosten für eine Stiftung zugunsten der Opfer des Faschismus zu verwenden. Die Initiative ging von Wegwerth aus, der dann ganz schnell mit Konrad Wolf wohl in Verbindung trat. Und dann war klar, dass die Deutsche Akademie für Künste sich engagieren will mit dieser Lesung. Manfred Wegwerth, Chefregisseur am Berliner Ensemble. Brief an Akademiepräsident Konrad Wolf. Das Stück von Weiß ist eine einzige große Anklage des schwelenden Faschismus in der Bundesrepublik und von unvergleichlicher Härte. Unsere Akademie würde damit ein großes Thema aufgreifen und endlich einmal die Möglichkeiten einer kollektiven Arbeit ausnutzen, die in ihr stecken. Sie könnte so verhindern, dass diese große literarische Arbeit dem kleinen Ehrgeiz der Theaterdirektoren zum Opfer fällt. Und dann gab es ja dann schon Treffen. Und das erste Treffen hat dann eben in der Wohnung von Helene Weigel stattgefunden. Und da wurde dann schon unter mehreren Vorschlägen die Volkskammer genannt. Das war der Raum, in dem das Parlament der DDR tagte bis 1976, als es dann in den Palast der Republik umzog. Und erst bei der nächsten Besprechung, Anfang August 1965, wo dann auch Peter Weiß eingeladen war, hat man ihn direkt dann mit diesem Aufführungsort konfrontiert. Und? Hat er protestiert? Nein, man hat es ihm natürlich schmackhaft gemacht. Und ich sage Ihnen eins, ich glaube, er war erst einmal auch ja, sehr geschmeichelt, würde ich sagen. Denn in diesem Kreis hat er sich ja doch wohlgefühlt, nicht? Also das waren teilweise Menschen, die diesen Lebenslauf hatten, den er sich immer gewünscht hat. Konrad Wolf zum Beispiel nicht, der kam als 19-jähriger Offizier mit der Roten Armee aus dem Exil zurück, wenn man das so sagen darf. In diesem Zusammenhang hat er sich sehr wohl gefühlt und da war er sicher sehr gebauchpinselt, dass diejenigen tatsächlich sein Stück in der Volkskammer auf die Bühne bringen wollten und das sprechen. Weiß Verleger konnte das doch nicht gefallen. Ja, Siegfried Unzelt wusste nichts davon und Siegfried Unzelt hat auch nicht von Peter Weiß davon erfahren, sondern das hat er irgendwo gelesen und schreibt dann natürlich sofort völlig alarmiert seinem Autor. Lieber Peter, ich bin sehr dezidiert der Meinung, dass wir keinesfalls eine Lesung an der Volkskammer zugestehen sollten. Wieso kommt plötzlich diese Idee auf? Herr Zeuge, hatten Sie als Häftlingsarzt Einfluss auf Leben und Tod der bei Ihnen eingelieferten Kranken? Gesang von der Möglichkeit des Überlebens. Szene 2. Ich konnte hier und da ein Leben retten. Nach welchen Grundsätzen unterschieden Sie, wenn Sie zwischen zwei Kranken zu wählen hatten? Wir hatten uns zu fragen, wer der Prognose nach die größere Chance hatte, die Krankheit zu überstehen. Und dann die viel schwierigere Frage, wer könnte wertvoller oder nützlicher sein für die internen Angelegenheiten der Häftlinge. Gab es besonders Bevorzugte? Natürlich hielten die politischen Aktiven untereinander zusammen, stützten und halfen einander, soweit sie konnten. Da ich der Widerstandsbewegung im Lager angehörte, war es selbstverständlich, dass ich alles tat, um vor allem die Kameraden am Leben zu halten. Was konnte die Widerstandsbewegung im Lager leisten? Die Hauptaufgabe des Widerstands bestand darin, eine Solidarität aufrechtzuerhalten. Aus einem Theaterereignis wurde ein Staatsakt. Ja, weil die darin eine Chance gesehen haben, sich als das zu stilisieren, was sie immer sein wollten, als der antifaschistische deutsche Staat, der die besseren Traditionen der deutschen Kultur und Geschichte geerbt hat. Das Problem ist nur, dass die DDR selbst in der Verfolgung von nationalsozialistischen Verbrechen seit ihrer Gründung alles andere als vorbildlich gewesen ist. Micha Brumlik und Marcel Atze. Ansonsten ist es natürlich ganz wichtig auch zu begreifen, dass da zwei Welten aufeinander geprallt sind bei der Interpretation der Judenvernichtung und des Holocaust. Denn die DDR, da herrschte natürlich nach orthodoxer marxistisch-leninistischer Interpretation vor, die These, dass der Holocaust die letzte und aggressivste Form des Kapitalismus sei. Das heißt also, der Ausbeuter beutet den Menschen also nicht nur bis zum Tod hinaus, nicht? Also Stichwort Vernichtung durch Arbeit, sondern auch noch darüber hinaus, also bis hin zum Knochenmehl. Das ist eine These, die ich für völlig falsch und verkürzt halte und die nun schlicht und ergreifend damit zusammenhängt, dass sich die politische Führung und auch ein Teil der intellektuellen Crème der DDR dem Marxismus-Leninismus anvertraut hat, mit dem man nun aber wirklich den Holocaust nicht erklären kann. Als wir im Aufnahmeraum auf die Tische gelegt wurden, und man uns After- und Geschlechtsteile nach versteckten Wertgegenständen untersuchte, vergingen die letzten Reste unseres gewohnten Lebens. Gesang vom Lager, Szene 1. Familie, Heim, Beruf und Besitz, das waren Begriffe, die mit dem Einstechen der Nummer ausgelöscht wurden. Und schon begannen wir, nach neuen Begriffen zu leben und uns einzufügen in diese Welt, die für diejenigen, die darin existieren wollten, zur normalen Welt wurde. Das oberste Gesetz war, gesund zu bleiben und körperliche Kraft zu zeigen. Ich hielt mich dicht neben denen, die zu schwach waren, ihre Ration zu essen, um mir diese bei der ersten Gelegenheit anzueignen. Ich lag auf der Lauer bei einer, die einen besseren Schlafplatz besaß, dem Tod nah war. Unser Aufstieg in der neuen Gesellschaft begann in der Baracke, die jetzt unser Heim war. Es war das Normale, dass uns alles gestohlen worden war. Es war das Normale, dass wir wieder stahlen. Es war normal, dass zu allen Seiten gestorben wurde. Und normal war das unmittelbare Bevorstehen des eigenen Todes. Normal war das Absterben unserer Empfindungen und die Gleichgültigkeit beim Anblick der Leichen. Überleben konnte nur der Listige, der sich jeden Tag mit nie erlahmender Aufmerksamkeit seinen Fußbreit Boden eroberte. Die Unfähigen, die Trägen im Geiste, die Milden, die Verstörten und Unpraktischen, die Trauernden und die, die sich selbst bedauerten, wurden zertreten. Ist das ein Kunstwerk? Karl Eduard von Schnitzler, Moderator von Treffpunkt Berlin im DDR-Fernsehen. Stützt sich auf Dokumenten, beschäftigt sich mit Fakten, sind sogar Aussagen und Monologe und Dialoge aus dem Prozessoriginal übernommen worden. Ist das ein Kunstwerk? Also meiner Meinung nach ist es ein Kunstwerk. Ebenso wie der Marat von Peter Weiß. Und ich würde sagen, nach der bisher geltenden Norm der Kunstkritik wäre das auch immer allseitig anerkannt worden. Ja. Klaus Gysi, Leiter des Aufbauverlags, Ost-Berlin. Es ist nur auffallend, mit welcher minutiösen ästhetischen Sorge diese Frage ausgerechnet nach dem Stück von Weiß in Westdeutschland gestellt wird. Nachdem ich also mich nicht näher darüber auslassen möchte, was sonst dort alles über die Bühnen geht und ohne größere Diskussion als Kunstwerk akzeptiert wird. Ich glaube, um das zu verstehen, muss man doch ein bisschen auf den politischen Hintergrund eingehen. Bitte schön. Ich meine, die Darstellung, die Weiß gibt und über die hier schon gesprochen worden ist, diese poetisierte Darstellung der Fakten hebt sich doch unerhört scharf ab. Erstens von dem Hintergrund der milden Urteile im Auschwitz-Prozess und von der ganzen Behandlung dieser Nazi-Verbrecherprozesse in Westdeutschland. Der zweite Punkt, der meiner Meinung nach sehr interessant ist, das ist, dass in dem Stück die Rolle des Monopolkapitals, also die Ausnutzung der Konzentrationslager als Sklavenarbeitslager, sehr klar herauskommt. Und da muss ich sagen, ist es so, dass in der ganzen Kritik eigentlich zunächst nur die englische Presse und da die Times darauf hingewiesen hat, während man das in der westdeutschen Kritik sehr sorgsam verschwiegen hat. Dass dieses Stück Die Ermittlung, ein Stück über den Auschwitz-Prozess, in der DDR aufgeführt und in prominentem Kreise gelesen wurde, das ist eigentlich nur natürlich, das ist kein Wunder. Aber in der Bundesrepublik ist das, meine ich, eine große Tat. Denn es ist unzweifelhaft ein Beitrag zur Bewältigung der Vergangenheit. Aber ich möchte unserer Diskussion nicht vorgreifen, Klaus Höpke. Wieso nur der Vergangenheit? Ich würde glauben, dass die neuralgischen Punkte dieses Stücks eigentlich gerade dort liegen, wo sie auf die Gegenwart bezogen sind. Klaus Höpke, Literaturredakteur der Zeitung Neues Deutschland. Ich erinnere mich noch heute an den Gesang von der Rampe, ja, wo Zeuge Nummer 1 davon sprechen muss, dass die KZ-Lager von den IG Farben, von Krupp, von Siemens ausgenutzt worden sind. Und ich entsinne mich besonders an den Gesang vom Ende der Lili Tofler, wo ein Zeuge der sogenannten deutschen Industrie überführt wird, dass er heute in Westdeutschland eine sogenannte Ehrenrente bezieht, die sich auf 300.000 Mark im Jahr beläuft. Klaus Höpke, Sie gehen aber gleich mächtig ran, denn ja, das ist genau ein Punkt, der in der Bundesrepublik sehr unterschiedlich interpretiert worden ist. Zum Beispiel ist dieses Stück auch in Essen aufgeführt worden. Und der von Ihnen und von Peter Weiß in seinem Stück erwähnte Name Krupp, der fand in Essen nicht statt. Der war gestrichen. Deswegen hat, glaube ich, Klaus Höpke doch recht, wenn er gleich gesagt hat, nicht nur eine Frage der Bewältigung der Vergangenheit, sondern auch eine Frage der Bewältigung der Gegenwart. Wie dokumentarisch ist das Stück wirklich? In der Ermittlung gibt es Passagen, die keine Dokumentation des Prozesses sein können. Marcel Atze. Er hat ja schon viel länger sich mit dem Gedanken eines solchen Stückes getragen. Und Peter Weiß hat sehr intensiv seine Bücher gelesen. Das heißt, er hat es annotiert, hat unterstrichen, hat Eselsohren gemacht, hat Lesezeichen reingelegt. Und so kann man eben sehen, dass er schon bestimmte Dinge natürlich ausrecherchiert hat, noch bevor er überhaupt Prozessmaterial hatte. Es sind auch die meisten Beobachter und Berichterstatter dann auch von der Ringuhraufführung gar nicht drauf gekommen, ja, dass da viel Material drin steckt, das nicht im Prozess verhandelt wurde. Überhaupt muss man sagen, wenn man mal den O-Ton des Prozesses, davon gibt es ja über 400 Stunden beim Fritz-Bauer-Institut, wenn man den sich anhört, dann kommen natürlich ganz wesentliche Teile dieser Kommunikation nicht so rüber, wie es war. Natürlich waren die meisten, waren viele, viele Zeugen fremdsprachig. Also die haben in Ungarisch, Tschechisch, Slowakisch, was auch immer, Russisch ausgesagt und dann musste noch übersetzt werden. Viele haben gestockt, ja, da war keine konkrete Aussage oder konkrete Belastung eines Angeklagten etwa. Viele haben das Weinen angefangen. Solche Dinge gibt es eigentlich in der Ermittlung nicht und das ist insofern schon wichtig, auch für das Stück, weil er so natürlich viele entschlossene Aussagen bei den Zeugen ja hat. Und so gewinnen auch die Überlebenden eine stärkere Position, als es tatsächlich beim Prozess der Fall war. Lieber Peter Weiß, ich frage mich, ob zunächst nicht auch eine bestimmte Erfahrung, die Sie als bildender Künstler gehabt haben, dabei eine Rolle spielt. Denn gerade als bildender Künstler, ich erinnere mich, beim Schatten des Körpers des Kutschers haben Sie ja mit Collagen auch gearbeitet. Hans Meyer, Professor für Literatur im Sender Freies Berlin. Ist es nicht in einem gewissen Sinne auch eine Collage? Das glaube ich schon. Es ist ja natürlich, es ist ja zusammengesetzt aus einem vorhandenen Material. Ich habe ja dieses Material nicht selbst erfunden, ich habe es nicht gedichtet, sondern es ist ein fertiges Material, es sind Fakten, die ich zusammensetze. Natürlich nach ganz bestimmten Kompositionsprinzipien. Ja, und nicht nur nach bestimmten Kompositionsprinzipien, auch nach bestimmten Aussagen hin. Ja, denn es sollen ja bestimmte entscheidende Dinge gezeigt werden. Ja, was soll vor allem gezeigt werden? Ja. Zunächst soll die große Maschinerie eines solchen Lagers angezeigt werden, wie diese Maschinerie funktioniert hat, wie sie von Komplex zu Komplex führt, von der Ankunft in diese Institution bis zum Ausgang dieser Institution, nämlich dem Weg durch den Schornstein, wie diese verschiedenen Teile, die ich dann als Untertitel Gesänge benenne, sich mehr und mehr vergrößern, bis sie also in den Maßstab des sogenannten Unvorstellbaren gelangen. Und für mich ist ja die Hauptsache dieser Arbeit gewesen, dieses Unvorstellbare zu überwinden und sachlich zu machen und vorstellbar zu machen. Und da entstehen vielleicht neue Möglichkeiten der ästhetischen Bewertung. Zum Beispiel, wenn ich diese ungeheuren Menge von Zeitungsberichten nehme, die ich studiert habe, auch Sachen wie das Tagebuch vom Höss und alle diese Dinge, die sich also angesammelt haben zu einem riesenhaften Wirklichkeitsmaterial. Und aus dieser enormen Fülle werden also einzelne Dinge herausgeholt und aneinandergestellt, die aber jetzt in ihrer Zusammenstellung und in ihrer auch Vereinfachung und Kürzung einen neuen Wert bekommen. Peter Weiß, 1916 geboren bei Potsdam. Er fährt als 18-Jähriger vom Judentum seines Vaters, emigriert mit seiner Familie über England und die Tschechoslowakei nach Schweden, studiert Malerei, macht Experimentalfilme, fängt an zu schreiben. 1960 erste Veröffentlichung bei Suhrkamp, wird 1964 mit seinem Marat-Stück schlagartig berühmt, besucht den Frankfurter Auschwitz-Prozess, reist zum Ortstermin des Gerichts nach Auschwitz, fährt im Mai 1965 zum Internationalen Schriftstellerkongress in die DDR, sitzt bei Karl Eduard von Schnitzler, simultan übersetzt für die Gäste. Und wie stehen Sie eigentlich dazu, dass Ihre Stücke sowohl im Westen als im Osten Deutschlands gespielt werden und dass Sie heute hier in Weimar sind? Ja, für mich ist das eigentlich ein Beweis für die Absichten meiner Arbeit, dass ich mich nicht an Teilungen richte, sondern dass ich schreibe sowohl für den Westen als für den Osten und dass ich in meiner Arbeit für die Verständigung bin. Darf ich eine provokatorische Zwischenfrage stellen? Sind Sie Kommunist? Ich bin nicht Kommunist, nein. Das war eine unterbrechende Frage. Aber ich bin in meiner Einstellung Sozialist. Ja. Und ich bin, meine Situation ist ja in diesem Kreis überhaupt etwas kompliziert, denn ich kann keine kämpferischen Qualitäten aufweisen, wie meine Freunde hier. Ich bin in einer bürgerlichen Gesellschaft aufgewachsen und meine ganze Arbeit, viele Jahre lang, hat darauf beruht, dass ich die Schwierigkeiten der Wahrheitsfindung überwinden musste, bis ich dazu gekommen bin, sie dann zu finden. In der vorigen Woche ist in Ost-Berlin und Weimar ein internationales Schriftstellertreffen zu Ende gegangen, das aus Anlass des 20. Jahrestages der deutschen Kapitulation einberufen worden war. Hans-Peter Krüger, Sender Freies Berlin. Eingeladen wurden und kamen nicht die deutschen Schriftsteller Ingeborg Bachmann, Hans-Werner Richter, Hans-Magnus Enzensberger, Martin Walser und andere. Es kamen Reinhard Baumgart, Jakob Lind, der ja Engländer ist, Volker von Törne, Robert Wolfgang Schnell, Gerd Semmer und Sie, Peter Weiß. Sie haben nun in Weimar eine Rede oder eine Stellungnahme abgegeben, die in der Ost- und Westpresse zitiert und kommentiert worden ist. Für uns, die wir in der westlichen Gesellschaft arbeiten, ist die Verbreitung der Wahrheit mit großen Schwierigkeiten. In der westlichen Gesellschaft arbeiten, ist die Verbreitung der Wahrheit, von der Brecht spricht, mit großen Schwierigkeiten verbunden. Zunächst müssen wir die erste Schwierigkeit überwinden, die Wahrheit überhaupt aufzufinden. Und wenn wir sie gefunden haben, müssen wir als Partisanen arbeiten, um die Wahrheit zu verbreiten. Siegfried Unselt an Peter Weiß. Du bist in einer Phase, wo du glaubst, dich häufig politisch äußern zu müssen. Ich bin überzeugt, dass du in einiger Zeit darüber schon wieder anders denken wirst. Ich bin also der Meinung, dass es doch richtiger wäre, du schriebest deine Arbeiten und überließest das Reden einfach anderen. Antwort: Lieber Siegfried, du magst recht haben, dass ich mir durch meine politischen Äußerungen selbst schade und dass es klüger wäre, zu schreiben und die Politik anderen zu überlassen. Weißt du, das ist eine Gewissensfrage. Natürlich wäre es vorteilhafter für mich, ich hielte den Mund und schöpfte den Rahmen ab und ließe die Außenwelt, wie sie ist. Und so weiter und so weiter und so weiter. Der Schriftsteller Peter Weiß nahm gestern an der Generalprobe teil. Fernsehen der DDR. Wenige Tage vor dem Beginn der Proben interviewten wir ihn in seinem Stockholmer Atelier. In diesem Gespräch äußerte er sich über seine Entwicklung, über seine Ablehnung des unpolitischen sogenannten dritten Standpunktes. Ich habe bei verschiedenen Gelegenheiten versucht, meine Stellungnahme klar zu machen. Einmal schon andeutungsweise in Weimar vor meinen Kollegen. Und dann in einem größeren Aufsatz, der hier in Schweden erschienen ist und der auch vom Neuen Deutschland übernommen worden ist am 2. September. Und da kam es mir darauf an, zu erklären, dass der Standpunkt, den ich bisher eingenommen hatte und den ja viele von heutigen Autoren auch in der westlichen Welt immer noch einnehmen, der dritte Standpunkt, dass mir der heute nicht mehr als nützlich erscheint, da es in der heutigen Welt, in der zwei große Kräfte gegeneinander stehen, darauf ankommt, sich zu entscheiden und herauszufinden, für welche Seite man selbst Farbe bekennt. Gesang vom Ende der Lilli Tofler, Szene 2. Collage von Aufführungen aus Ost-Berlin, West-Berlin, München, Stuttgart, Essen. Herr Zeuge, wussten Sie von den Vernichtungsaktionen? Wenn man 3 Jahre dort war, sickerte natürlich das eine und das andere durch. Da wusste man schon, was los war. Aber als ich dann später die ersten Zahlen hörte, da habe ich das überhaupt nicht begriffen. Haben Sie selbst keine dieser Transporte gesehen? Höchstens ein paar Mal. Kennen Sie die Angeklagten in diesem Saal? Einen Teil der Herren kenne ich, vor allem die Führer unter Ihnen. Wir trafen im Rahmen des rein gesellschaftlichen Verkehrs im Führerheim zusammen. Herr Zeuge, Sie sind heute Ministerialrat. Trafen Sie diese Herren auch nach dem Kriege wieder? Dem einen oder dem anderen mag ich begegnet sein. Kamen Sie bei dieser Gelegenheit auf die damaligen Geschehnisse zu sprechen? Herr Staatsanwalt, es ging uns schließlich allen darum, den Krieg zu gewinnen. Das Gericht hat als Zeugen einberufen drei ehemalige Leiter der mit dem Lager zusammenarbeitenden Industrien. Der eine Zeuge hat dem Gericht einen Attest eingereicht, dass er erblindet sei und deshalb nicht kommen könne. Der andere Zeuge leidet an gebrochenem Rückgrat. Nur ein ehemaliger Vorsitzender des Aufsichtsrats hat sich eingefunden. Herr Zeuge, stehen Sie heute noch in Zusammenarbeit mit den Industrien, die damals Häftlinge bei sich beschäftigten? Wir protestieren gegen diese Frage, die keinen anderen Zweck hat, als das Vertrauen an unsere Industrie zu untergraben. Ich bin nicht mehr aktiv im Geschäftsleben tätig. Nahmen Sie eine Ehrenrente dieser Industrie entgegen? Ja. Beläuft sich diese Rente auf 300.000 Mark im Jahr? Wir widersprechen dieser Frage. Herr Zeuge, wenn Sie auf Ihrem Schloss leben und sich nicht mehr mit den Angelegenheiten des Konzerns befassen, der heute in andere Werke übergegangen ist, womit beschäftigen Sie sich dann? Ich sammle Porzellan, Gemälde und Stiche sowie Gegenstände bäuerlichen Brauchtums. Fragen dieser Art haben mit dem Eröffnungsbeschluss des Prozesses nicht das Geringste zu tun. Herr Zeuge, Sie waren von der Industrieseite aus unmittelbar für die Anstellung der Häftlingsarbeiter verantwortlich. Was ist Ihnen über die Vereinbarungen bekannt zwischen der Industrie und der Lagerverwaltung betreffend der Häftlinge, die nicht mehr arbeitsfähig waren? Darüber ist mir nichts bekannt. Dem Gericht liegen Wochenberichte vor, in denen die Rede ist von Häftlingen, die von der Industrie als zu schwach für die Arbeit befunden wurden. Davon ist mir nichts bekannt. Ist Ihnen nicht der körperliche Zustand der Häftlinge aufgefallen? Ich persönlich habe mich immer gegen die Anstellung dieser Arbeitskräfte gewehrt, die sich zumeist aus asozialen und politisch unzuverlässigen Elementen zusammensetzten. Das Gericht ist im Besitz von Schreiben, in denen die segensreiche Freundschaft zwischen der Lagerverwaltung und der Industrie erwähnt wird. Herr Zeuge, lassen Sie es uns deutlich aussprechen und damit die Aussagen bestätigen, in denen ein früherer Zeuge auf das System der Ausbeutung hinwies, das für das Lager galt. Sie, Herr Zeuge, sowie die anderen Direktoren der großen Konzerne erreichten durch unbegrenzten Menschenverschleiß Jahresumsätze von mehreren Milliarden. Wir protestieren und fordern das Gericht auf, diese Diffamierung zu Protokoll zu nehmen. Lassen Sie uns noch einmal bedenken, dass sich die Nachfolger dieser Konzerne heute in einer neuen Expansionsphase befinden. Wir fordern das Gericht auf, diese Diffamierung zu Protokoll zu nehmen. Keine Frage, das sind politische Szenen, Szenen, die unsere Gegenwart unmittelbar berühren. Ronald H. Wiegenstein, Kritiker und Publizist, SFB Fernsehen. Nun, damit sind wir bei der letzten Sorte von Einwänden, die gegen Ihr Stück und vor allen Dingen aber gegen Ihre Person und gegen Ihre Meinung in Deutschland erhoben wurden. Und ich möchte Sie eigentlich Ihnen in der schärfsten Form, in der Sie bisher geäußert worden sind, präsentieren. In einer Äußerung, die Herr Sander in der Welt geschrieben hat, in einem Artikel, der hieß »Das Ende eines dritten Weges«. Ich zitiere das. »Man kann schon sagen, die Überrumpelung ist perfekt. Ein prominenter Schriftsteller konvertiert zum Kommunismus. Seinen ersten Angriff auf den Westen trägt er in einem Stück vor, dessen Thema unantastbar ist. Deswegen fielen auch die unterschwelligen Motive nicht auf, die dem Zuschauer nachher im Parkett suggerieren sollen, das System, in dem er gegenwärtig lebt und arbeitet, habe an Auschwitz Schuld. Soweit Herr Sanders. Nun, was Sander aufnimmt, die Ablehnung oder Abweisung eines Standpunkts, eines sozialistischen Standpunkts, und diese Abweisung krass Kommunismus nennt, das ist seine Sache und gehört zu der Technik dazu, mit der diese Leute arbeiten. Ich komme ja aus einem Staat, Schweden, in der die friedliche Koexistenz zufriedenstellend durchgeführt wird und in der man politisch diskutieren kann, ohne unsachlich angegriffen zu werden. Ich kann in Schweden sagen, ich bin Sozialist, ich könnte auch sagen, ich bin Kommunist. Und das ist ein sachliches Argument, das aufgenommen wird und entweder negativ oder positiv behandelt wird. Aber es gerät nicht in diese Atmosphäre von Feindschaft und krasser Ablehnung, in der es eben hier in dem deutschen Sprachraum gerät. Und eine Sache ist doch sehr interessant. Klaus Gysi, DDR-Fernsehen. Besonders aufgeregt hat man sich über die Lesung in der Volkskammer. Und zwar besonders darüber, dass dort selbst Regierungsmitglieder von uns teilgenommen haben. Stellvertretende Ministerpräsidenten. Die Sache ist sehr einfach. Man braucht sich ja nur vorzustellen, dasselbe in Westdeutschland im Bundestag mit der entsprechenden Besetzung. Diese Vorstellung ist unmöglich. Unmöglich, da man das System nicht gewechselt hat. Es gibt die gleichen gesellschaftlichen Kräfte, das gleiche System und zum Teil sogar noch die gleichen Leute. Aber es haben auch zwei waschechte NSDAP-Mitglieder auf die Bühne gefunden, nämlich Helmut Beierl und auch der Bert Heller waren NSDAP-Mitglieder. Also ganz interessant natürlich, dass die dann etwa neben Bruno Apitz lasen, der ja 8 Jahre lang in Buchenwald war. Trotzdem, in der Bundesrepublik gab es Nazis in Spitzenpositionen, in der DDR nicht. Das ist mit Sicherheit richtig, nur darf man bei alledem nicht vergessen, dass die Volkskammer der DDR kein frei gewähltes Parlament gewesen ist. Der Deutsche Bundestag, wie hässlich er auch im Einzelnen in seiner Zusammensetzung gewesen ist, war ein frei gewähltes Parlament. Und es war ja nun mal so, dass bei allen späteren Schattenseiten die 68er-Bewegung dieses Thema aufgenommen hat. Die klassische Anekdote ist, Sohn oder Tochter kommen nachts um 4 Uhr nach Hause, 1967 oder 68. Der wütende Vater fragt, und wo wart ihr heute Nacht? Und die jungen Leute fragen zurück, und wo warst du 1943? Und wie ging es weiter mit Peter Weiß? Sie wissen, dass Peter Weiß in letzter Zeit in heftigen Beschuss geraten ist. Ernst Schnabel, Schriftsteller und Radiopionier. Weil er seine Anschauungen und gewisse Anschauungen über Deutschland, in das er heimzukehren, im Begriff ist, nachdem er als sehr junger Mensch gezwungen war, auszuwandern. Diese Anschauungen hat er in voller Offenheit geäußert. Auch in der DDR. Dezember 1965. 11. Plenum des ZK der SED, das Kahlschlag-Plenum. Den Künstlern wird Nihilismus und Skeptizismus vorgeworfen. Die SED verbietet zahlreiche Filme, Bücher, Theaterstücke, Musikgruppen. Auch Wolf Biermann erhält Auftrittsverbot. Also Peter Weiß hat sich in der Folge tatsächlich öffentlich solidarisiert mit Wolf Biermann in einer Radiosendung, die hieß Soirée Internationale am 15. Januar 1966, also vom französischen Rundfunk. Und Weiß sagt dann, dass Wolf Biermann natürlich publizieren dürfen müsse und dass diese Maßnahmen des Kahlschlagsplenums rückgängig zu machen seien. Tags zuvor, also am 14. Januar 1966, hat er sich in Ost-Berlin mit Wilhelm Girnus, Hermann Axen und Alexander Abusch getroffen, die ihm den Heinrich-Mann-Preis angeboten haben, der bis dahin eigentlich nur für DDR-Bürger vorbehalten war und extra für den Peter Weiß und seine Ermittlung hat man das dann geöffnet, auch für Nicht-DDR-Bürger. Sehr umstritten, der hat es aber gemacht. Also, schwierige Frage. Peter Weiß hat seine Heimkehrer-Schwierigkeiten und nicht wenige der Daheimgebliebenen, die das Daheimsein auch nicht nur als einfach und lustig empfinden, werden diese Schwierigkeiten wahrscheinlich verstehen, vielleicht teilen. Peter Weiß gelingt es nicht, nach Deutschland heimzukehren. Kurz vor seinem Tod im Jahre 1982 konstatiert er: Ich bin in Schweden immer noch, trotz 40-jähriger Ansässigkeit hier, ein fremder Vogel, ein Exot. Im besten Fall der in Stockholm wohnhafte deutsche Schriftsteller Peter Weiß. Die Ermittlung. Streit über ein Theaterstück. Sie hörten ein Feature von Marianne Weil. Es sprach Lara Pichu. Musik Siegfried Mattus. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Katrin Fidora. Regie Axel Scheibchen. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2015.